Die Webseiten der Online-Shops im Darknet sehen oft nicht anders aus als eBay oder Amazon. Doch verkauft werden hier vor allem Produkte, die man legal eher nicht bekommt. Waffen, kriminelle Dienstleistungen und vor allem Drogen. Stein Horens und sein Team bei der Nichtregierungsorganisation RAND in Brüssel haben rund 50 dieser versteckten Kryptomärkte, die man nur mit Verschlüsselungssoftware erreicht, genauer unter die Lupe genommen. The overall size on a monthly basis or the revenues generated. Der monatliche Umsatz mit Drogengeschäften auf diesen Kryptomärkten liegt bei rund 12 bis 20 Millionen Euro im Monat. Up to around 20 million per month. Wohlgemerkt, das gilt für sämtliche im Darknet verkauften illegalen Drogen, weltweit, nicht nur in Europa. Verglichen mit dem Offline-Drogenmarkt ist das geradezu winzig. Hier in der realen Welt liegen die Umsätze laut der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht bei bis zu 2 Milliarden Euro im Monat, 24 Milliarden Euro im Jahr. Und zwar nur in Europa. Trotzdem, der Drogenhandel auf den Kryptomärkten wächst stetig, sagt Horens. Die größten Anbieter kommen aus den USA und Australien. Danach folgen Großbritannien, Deutschland und erst auf Platz 5 die Niederlande. Doch das ist nicht die ganze Geschichte, sagt Stein Horens. They generate 9% of the revenues. Niederländische Drogenverkäufer haben auf den Kryptomärkten einen Marktanteil von gerade einmal 9%. Aber rechnet man das mal auf die Einwohnerzahl des Landes runter, dann sind sie mit Abstand die aktivsten. They are by far the biggest. Rund 70% der im Darknet angebotenen Drogen sind Cannabisprodukte. Haschisch, also Cannabisharz oder getrocknete Cannabisblüten, das Marihuana. Oft in so großen Mengen, dass dahinter professionelle Produzenten vermutet werden können, so Experte Stein Horens. Ein ideales Geschäftsumfeld also für die Drogenhändler aus dem Coffeeshop-Land, oder? Weit gefehlt. Drei Viertel ihres Umsatzes machen die niederländischen Dealer im Darknet mit Kokain und synthetischen Drogen, also vor allem Ecstasy. Das macht 50% ihrer Einnahmen aus. Almost half of the revenues are generated by MDMA and Ecstasy. Haben sich die Dealer des vermeintlichen Kifferparadieses Niederlande etwa vom Cannabis abgewendet? Nicht ganz, meint Francesco Di Donna, bei der europäischen Polizeibehörde Europol hauptverantwortlich für das Thema Cannabis. Zwar werde in den Niederlanden inzwischen nicht mehr so viel Cannabis angebaut wie früher. They have built quite a bit of expertise in the area. Doch die Cannabis-Hersteller in den Niederlanden haben erhebliches Know-how angesammelt über die Jahre und das exportieren sie jetzt in andere Länder in Europa, als kriminelle Dienstleistung sozusagen für das organisierte Verbrechen. Crime as a service, expertise to many organized crime groups. Nur Haschisch, das gepresste Harz der Cannabispflanze, werde größtenteils noch importiert, vor allem aus Marokko, sagt Europol-Experte Di Donna. Bei Marihuana aber sei Europa inzwischen Selbstversorger. Cannabisplantagen stünden inzwischen fast überall. Gras made in Holland hat also Konkurrenz bekommen, auf dem realen und auch auf dem digitalen Drogenmarkt. Doch gerade hier im Darknet zeigt sich, als Marke funktioniert es noch ganz gut. Cannabis, particularly herbal cannabis from the Netherlands. Viele Anbieter bewerben ihre Cannabisprodukte auf den Kryptomärkten, indem sie schreiben, verschickt aus den Niederlanden, erklärt Stein Horens von der Denkfabrik RAND. Das ist offenbar eine Art Qualitätsgütesiegel. It seems to have some kind of quality hallmark. Allerdings ein gefährliches, sagt Horens, denn in vielen Ländern seien die Behörden inzwischen besonders aufmerksam, wenn wieder mal ein Päckchen aus Holland beim Zoll landet.